wirst umgeleitet von der großen Straße, musst du ab, fährst kreuz und quer durch die Landschaft und dann bleibst du stehen. Nichts ist los, nur der Benzin dann leer. Guckst dich um, es ist Samstag nach Mittag. Es ist still, es riecht nach Milch und Mist. Und die Kirchentür steht offen und dann merkst du, dass es noch genau wie früher ist. Als man dich so wie ein Nutztier hielt, nur Samstagnachmittag, da warst du frei. Erst um 8 begann der Film, doch vor dem Kino standst du schon um 3. Und du wartetest auf Marlon Brando und die anderen Jungs aus Brooklyn. Und du rauchtest so wie Richard Widmark, standst wie Frankie wiegend in den Knien. Träumtest von der großen Stadt, von der Stadt, von der Stadt. Den Benzinkanister in der Hand ziehst du die Dorfstraße entlang. Und der Bauer drüben sitzt genauso wie dein Vater, dick und fest auf seiner Bank. Und genauso wie dein Vater sieht er dich nicht, raucht und träumt von Korn und Speck. Du wirst schwindelig und deine Hand verkrampft sich, doch dann rauchst du einfach und schaust weg. In den Himmel zeichnet gerade ein Starkampffighter lautlos seine weiße Maus. Ein paar Kinder hüpfen wollen zum Beichten und sie tauschen ihre Sünden aus. Die Benzinsabsteller und da kommt was, du stehst starr mit offenem Mund. Lange schwarze Haare, Äpfel, Pflaumen hindern und du siehst in ihre Augen und die träumen von der großen Stadt, von der Stadt, von der Stadt. Dem Kanister sagst du, bitte voll, sie lächelt, super, fragt sie oder einfach, du sagst ja. Es ist heiß hier, sagst du, ach, es geht noch, sagt sie, ihre Eltern war nicht da. Nimm mich mit, hat sie gesagt, Gewitterhagel schlug die Fensterscheiben aus. Und die Bürschchen auf den Fotos an den Wänden flatterten zum Fenster raus. Glocken läuten, es ist Maiandacht, Schwalben zappen lustlos über Mist. Eine Ehrenrunde drehst, du winkst noch einmal und glaubst wirklich, dass du sie nicht mehr vergisst. Hinterm Regenbogen auf der großen Straße huben Wagen wütend auf dich ein. Doch du fährst ganz langsam weiter, summst dein Liedchen, lässt dich ruhig mal reaktionär sein. Träumst von einem kleinen Dorf, einem Dorf, einem Dorf. Träumst von einem kleinen Dorf, einem Dorf, einem Dorf. Träumst von einem kleinen Dorf, einem Dorf, einem Dorf. Und nun wieder Nachrichten aus der Terrorszene. Der Terrorszene unserer Mittelklasse, der gehobenen Mittelklasse, zu der sich 61% in der Bundesrepublik zählen. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung süffisant berichtete: Ballade vom verlorenen Sohn, das Schmuddelkinderlied der späten 70er Jahre.